Die Menschen sind bis tief ins Herz verhurt. Was wollten sie von mir? Ich hatte nichts getan. Ich hatte nur mein Leben durchgerissen, weil sie mir Eiter in die Seele pissen. Ich krümmte mich unter der Nachgeburt, die mir im Wirbel flattert wie ein irrer Hahn. Ich raste wie ein ausgelaufenes Auge und hob die fleckig eingeknickten Flügel auf. Da schlug das Gottesaas mir seinen stumpfen Knauf in meine Kehle, dass mein Schrei ertrank. Ich schwamm wie Rotze auf der scharfen Lauge. Sie jagten mich wie ein Menschenfresser und wie von einem aufspalierten Thron berotzte mich der nadelscharfe Hohn der Schwestern, die sich wie elektrisch Licht in ihre Hosen strollten vor Gewirr über mein tränenbrüllendes Gesicht. Ein kahlgefressenes Auto, blutbesetzte Krallen. Mit einem Gummilatz stellt sich ein Seelenpfleger auf meinen ausgefransten Kerzenmund. Dann bückte er sich wie ein Schornsteinfeger. Von einem Baum ist Eiterschorf gefallen. Das Auto schrie durch mein Gehirn. Die Knechte schlugen wie auf unsichtbare Gäule. Die Gegend fraß wie Kernseife im Mund. Durch Kerkerschlitze sah ich eine Friedhofseule. Sie rieb den Arsch an meinem Augenwund. Ich wimmerte auf durchgelittenen Ledermatten und griff mir weinend an die Wahnsinnsbeule. Das kam von ihren Fäusten, die mich taub und lahm und blind und stumm geknüppelt hatten. Ein zäher Rock, ein Sumpf, geduckte Stauden. Die Klappe sprang, ich wurde abgeladen, ein Wartesaal von aufgetretenen Maden, Kanülen, Zangen und ein Bregenfass. Die Wände waren selbst von Tränen nass. Der Irrenarzt, das Massenmordsignal, die Nervenstummel hat er Chlor lackiert. Ein Gott aus Nylon, der sich blutig lachte. Ich schrie noch einmal angstzerschäumend auf und zuckte wie an einer Galgenschnur. Dann pisste Gott mir in die schwarzen Venen. Ich konnte mich nicht mal nach Christus sehnen, der selber wie ein Irrenhäusler lachte. Ein Lokus grölt mich an zwischen den Betten. Da suppt mir so ein Klumpen schon aufs Hemd. Da kommen zwei, der eine stemmt sein Rückenmark wie eine Hantel hoch. Ein dritter hält mir seinen aufgeplatzten Schlauch entgegen. Und einer sitzt in einem Schaukelstuhl und weint. Und einer grüßt mich mit gemähten Haaren und an den Füßen eine Streichholzschachtel. Die in der Ecke sammeln alte Kreise. Der Tote unterm Tuch verschluckt sich leise. Und keiner kann die Jahreszahl erfahren. Ein Kind stürzt auf mich zu, nimmt meinen Arm. In Spiritus verwahrt man seinen Blick. Ich springe keuchend einen Schritt zurück, denn seines Wahnsinns zentnerschwere Sichel fasst mir wie ein verstorbener Fliegenschwarm mit kalter Klaue stöhnend ins Genick. Käfer aus Zink mit elektrischen Augen tasten mich ab wie ein reifes Geschwür und gießen Salz in das zerrissene Klee von meinem Herzen wie in wilden Schnee und wiegen mich wie eine Tonne Kot. Ich kann mich nicht bewegen, ich bin tot. Dann kriege ich einen abgenutzten Tritt und eine Nummer, die ich nicht erkennen kann. Mit schweißzerkautem Hemd, Lysol am Arsch, beginnt der letzte blasenblaue Marsch. Sie löten mich an einem Lager fest, an dem noch die zerrissenen Warzen hängen von einem aufgelösten armen Schwein, das hier in dieser Grube ausgelitten hat, als ihm im Hurrikan der Gliederpest flüssiges Fleisch über die Ufer trat. Maria, warum wächst der Menscheneiterstrauch durch mein Gehirn? Dich hat ein Paralyt geküsst. Gott nagelt Ölpapier vor deinem Bauch, weil du mit Syphilis geschwängert bist. Die Menschen sagen, dass ich irre bin. Doch große Flammen schäumen durch mein Blut. Ich habe schon mit meiner scharfen Glut den Muttermund verbrannt. Ich bin der Erde rein gebliebener Sinn. Die schwarzen Arme heiß gelaufener Frauen rissen die Zweige ab von meinem wilden Mund und saugten Belladonna aus den Kirschen im Blutbusch ihrer Schenkel wie bei Hirschen, bis ich die nassen Fiebertiere wund und konnte ihren heißen Mondschaum kauen. Ich war so froh wie lange Sonnenblumen. Ich ritt auf meiner Freude wie auf einem Gaul. Und ohne Schlaf, von Nacht zu Nacht. Und schlief erst ein, wenn mein Gesicht zerlacht und ausgebläht von süßem Traum zerbügelt, die großen Augen ihrer Brust beflügelt, die sich so bäumend an mich hingeschenkt und mich so mütterlich getränkt. Sie wussten nicht, dass mich mein Leben lang das fieberscharfe Maul der Sonne hetzte. Sie wussten nicht, dass sie mich lebenskrank und wie ein Wetterleuchten rasend machte und dass sie gierig meine Jahre trank. Hier scheißen nicht mal Ratten an die Wände. Bis hier kommt selbst der blöde Winter nicht. Der Tag zieht Gummihandschuhe auf die Hände und dreht den blinden Arsch in dein Gesicht. Nur manchmal schlägt sich ein verstörter Wind, die Schwingen an den glatzen Wänden lahm. Ach, wüchse doch der Himmel etwas näher her. Der Tod erscheint nur einmal wöchentlich und furzt dich müde an. Ach, wüsstet ihr, wie schwer es ist, wenn man gehängt ist und nicht sterben kann? Da mausern sich der Wände feiste Hüften. Ich bin frei. Du Alter, der an meinem Halse schluchzt. Du armes Schwein auch, das mich angefurzt. Seid unbesorgt. Ich kann mich nicht mehr freuen. Ich schreie weinend unter den Gestalten, die Christus auf den Wasserköpfen halten und ihre schwefelwilden Tränen stechen wie Dornenkronen in mein krummes Herz. Vergebt mir meine Freiheit. Euren Schmerz kotz ich der Welt in ihren Eiterrachen.